jour mille, t'as touché dans le mille, essence térébenthine, cachée dans la poitrine. Chaque jour, dépendance à l'amour, pas de danse autour. Quand tu me remplaces, quand tu me retiens, c'est celui qui revient. C'est le jour. Aus Frankreich, Loan, hier in Funkhaus Europa mit Jour 1. Ist Berlin möglicherweise im Visier von Terroristen gewesen? Sollte es da einen Anschlag geben? Die Fakten sprechen im Moment dafür, dass es in der Hauptstadt ein Attentat geben sollte. Das sagt die Berliner Staatsanwaltschaft. Und zwar nachdem es in mehreren Bundesländern einen Antiterroreinsatz bei einer Dschihadistengruppe und auch Festnahmen gab. Alles weitere von Funkhaus Europa-Reporter Knut Müller. Nach Medienberichten gibt es Hinweise aus Ermittlerkreisen, dass ein Anschlag am oder auf dem Alexanderplatz geplant war. In anderen Berichten ist vom Checkpoint Charlie die Rede. Menschen auf dem Alexanderplatz reagieren betroffen, aber nicht panisch. Man fühlt sich schon ein bisschen unsicher, ne? Das ist nicht so prickelnd. Aber es ist eigentlich vorauszusehen, dass es irgendwann passiert. Ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Es kann überall passieren. Man hört eine Warnung und dann denkt man, das ist weit weg. Und dann ist es irgendwie hier, wo wir wohnen. Man darf sich dadurch nicht erschüttern lassen. Das wäre genau das, was die wollen. Ob es tatsächlich schon ganz konkrete Anschlagsziele in der Hauptstadt gab, will die Berliner Staatsanwaltschaft zumindest derzeit nicht sagen, erklärt ihr Sprecher Martin Steltner. Konkret geht es um Anschlagsplanungen für Deutschland und noch konkreter geht es um Anschlagsplanungen für Berlin. Und Näheres dazu kann ich nicht sagen. Natürlich auch aus ermittlungstaktischen Gründen können wir uns nicht weiter zu Details äußern. Ebenfalls keine Informationen gibt es dazu, wie weit die Pläne schon gediehen waren. Gegen die vier Männer wird schon seit mehreren Wochen ermittelt. Sie standen unter intensiver Beobachtung des Bundesamts für Verfassungsschutz. Es wird vermutet, dass sich die Gesuchten in Berlin treffen wollten, um einen oder mehrere Anschläge vorzubereiten. Allerdings wurde kein Sprengstoff gefunden, sagt Polizeisprecher Stefan Redlich. Wir haben bisher keine Waffen gefunden. Ziel war im Wesentlichen auch, Beweismittel wie Handys und Unterlagen zu finden. Natürlich achten wir auch auf Waffen. Wir hatten auch Sprengstoffsuchhunde dabei. Bisher sind alle Informationen, die ich bekommen habe, so, dass wir nichts gefunden haben, was irgendwie gefährlich sein könnte. Ein Ermittler äußerte aber die Vermutung, dass die Täter, wenn sie Sprengstoff hatten, ihn wahrscheinlich versteckt haben. Und das würde zu der Einschätzung aus Sicherheitskreisen passen, wonach die Gruppe offenbar gut geschult war und sich ausgesprochen konspirativ verhalten habe. Einer der Männer soll ein paramilitärisches Training in Syrien absolviert haben. Gegen ein in Nordrhein-Westfalen festgenommenes Ehepaar liegen algerische Haftbefehle wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor. Berlins Innensenator Frank Henkel erklärte, dass die Bedrohungslage durch militante Islamisten hoch sei und bleibe. Aber jetzt müssten zunächst die sichergestellten Beweismittel ausgewertet und die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft abgewartet werden. Aus Berlin war das Funkhaus Europa-Reporter Knut Müller. Und das hier ist aus Toulouse in Frankreich, Jean mit Komm. Call my baby, call my. that you are. J-A-A-I, I'm yours, even if time has passed. Take me away from this impetuous world. Sembrato di vedere qualcosa di strano, tipo un esercito nemico in uno stato sovrano, tipo un'aperta violazione a degli accordi che abbiamo. Io te lo dico e tu mi dici di parlare piano. Mi era sembrato di notare un fatto poco chiaro, come una specie di governo ma di terza mano, con un programma mai provato che però seguiamo. E neanche posso non votare perché non votiamo. Zitto zitto fa finta di niente, che tanto il mondo gira ancora come sempre. Finché c'è vita, beh, c'è la corrente, meno problemi avrà chi meno si sente. Che per esempio ho conosciuto questo parlamentare, no, dice a me che me ne frega, finché è legale passare ad una nuova appartenenza e restare senza neanche andare, che c'ho l'influenza e mi sale. Su quali ali di calibri la validità, quali ali di colibri, libri nell'aria, e quali macabri crimini tragici o comici, mi dici che c'è chi ti recriminerà. Per quali metodi meriti la tua indennità, quali labili crediti credi di avere qua, per quali tagiti, traffici illeciti, eviti di dire che c'è chi ti recriminerà. Shut the fuck up. Abbassa la cresta e smetti di chiedere, la busta l'hai vista, non farmi ricredere. Poi pacco, tabacco, ma soprattutto venere, vedrai che conviene che smetti di chiedere. Non basta la busta per farmi recedere, l'ho vista ma adesso ne resterà cenere. Ma intanto che aspetti che arrivi l'accelere, c'è giusto lo spazio per potermi rispondere. Su quali ali di calibri la validità, quali ali di colibri, libri nell'aria, di quali macabri crimini tragici o comici, mi dici che c'è chi ti recriminerà. Zitto zitto fa finta di niente, che tanto il mondo gira ancora come sempre. Finché c'è vita, beh, c'è la corrente, meno problemi avrà chi meno si sente. Se la vicina Cina ci nasconde cose, cose meglio dire di restare statici. Ti ci dovevi abituare prima, ti ci dovevi abituare molto prima. Se caleranno i droni come calabroni, come dei ladroni, come delle magiche calando doni giungono alla meta, allora quella sarà l'ultima cometa. Su quali ali di calibri la validità, quali ali di colibri, libri nell'aria, di quali macabri crimini tra leggi, mi dici che c'è di dire, di minerà, per quali dato di meriti la tua indennità, quali labili crediti, credi di avere qua, per quali taciti, traffici, leciti, eviti di dire che c'è di dire, di minerà. Pop aus Italien von Daniele Silvestri hier in Nova, ihrem aktuellen Magazin in Funkhaus Europa. Dieses Tier, um das es jetzt geht, ist im Moment Brasiliens Staatsfeind Nummer 1. Die Stechmücke, die den Zika-Virus überträgt. Vor allem Schwangere haben Angst, denn der Virus steht im Verdacht, für tausende Fälle von Schädelmissbildung bei Säuglingen verantwortlich zu sein. 200.000 Frauen in dem Land sind schwanger und sie haben Angst, weiß Funkhaus Europa-Korrespondentin Anne Herberg, die ein Krankenhaus in Brasilien besucht hat. Aus den Gesichtern der wartenden Frauen ist die Anspannung zu lesen. Hier im Universitätskrankenhaus von Aracaju, im Bundesstaat Sergipe, im Nordosten Brasiliens. Die weißgefliesten Wände des Wartesaals sind mit Plakaten gepflastert. Darauf ein alarmrotes Warnschild, in dessen Mitte Aedes gezeichnet ist. Die Mücke mit den getigerten Beinen, die das Leben der 25-jährigen Luana wahrscheinlich für immer verändert hat. Zu Beginn der Schwangerschaft habe ich einen starken Juckreiz gehabt, mehr nicht. Deswegen verstehe ich das alles auch nicht. Als er dann auf die Welt kam, war sein Kopf viel zu klein und sie haben gesagt, ich solle hier zur Untersuchung kommen. Luanas Sohn, Luis Enrique, blickt aus großen dunklen Augen, aber sein Schädel ist seltsam verformt. Er ist einer von inzwischen über 4000 Neugeborenen in Brasilien, bei denen Verdacht auf Mikrozephalie besteht. Und der Auslöser dafür könnte ein Stich der Aedes-Mücke gewesen sein. Sie überträgt den Zika-Virus. Ich bin sehr nervös. Vorher hatte ich noch nie von Zika gehört und auch von dieser Krankheit nicht. Aber der Doktor hat gesagt, dass noch nichts genau bewiesen ist, dass man erst mal noch abwarten muss. Das hat mich etwas beruhigt. Vor weniger als einem Jahr ist in Brasilien zum ersten Mal dieser mysteriöse Virus registriert worden, der derzeit weltweit für Panik sorgt. Eben weil er im Verdacht steht, für Fehlbildungen bei Säuglingen verantwortlich zu sein. Zika. Mittlerweile breitet er sich in den feuchtwarmen Gebieten Lateinamerikas explosionsartig aus. Die Weltgesundheitsorganisation rief den globalen Notstand aus. Rivaldo Venancio da Cunha arbeitet bei Fiocruz, die für das Gesundheitsministerium derzeit über Zika forschen und Schnelltests entwickeln. Denn bisher gibt es nur Schätzungen darüber, wie viele Menschen sich mit dem Virus infiziert haben. Unsere große Sorge gilt vor allem den schwangeren Frauen. Denn es sieht so aus, als ob der Virus nicht nur für Mikrozephalie verantwortlich sein könnte. Wir haben eine Reihe von Säuglingen, die zwar mit normal großem Gehirn geboren wurden, aber schwere Schäden beim Gewebe von Hirn, Herz oder Leber aufweisen. Also wir stehen vor einer Epidemie, die für Infektionen im Mutterleib sorgt. Es geht um die nächste Generation. Doch Brasiliens Regierung schien das Problem lange Zeit vor sich herzuschieben. Erst jetzt schickt sie Soldaten in den Kampf gegen die Überträgermücke, fährt Aufklärungskampagnen, investiert in Forschung. Doch nach wie vor gibt es mehr Gerüchte als Gewissheiten. Bei Kinderarzt Marco Valadares in Aracaju kommen wöchentlich immer mehr besorgte Frauen in die Sprechstunde. Es gibt eine enorme Verunsicherung, denn es kursieren Unmengen, teilweise falsche Informationen, auch in den Medien. Wir versuchen, keine Panik zu schüren. Wir haben Fälle, die jetzt gar nichts mit dem Zika-Virus zu tun haben. Da sind Mikrozephalie-Kranke schon 10, 12 Jahre alt und führen ein fast normales Leben. Aber oft treten eben leider sehr starke Behinderungen auf. Die Kinder müssen ihr Leben lang betreut werden. Ob die Krankheit letztlich tatsächlich vom Zika-Virus ausgelöst wurde oder durch andere Erreger, wie Röteln zum Beispiel, das ist den betroffenen Müttern ziemlich egal. Luana hofft weiter, dass sich das Wachstum bei ihrem Luis Enrique eventuell normalisiert. Wie bei Laura, der zweimonatigen Tochter von Elisangela. Ich bin so erleichtert jetzt. Das Ganze hat mir solche Angst gemacht. Ich würde Frauen raten, derzeit nicht das Risiko einzugehen, schwanger zu werden und ein Kind zur Welt zu bringen. In Brasilien ist die Angst vor dem Zika-Virus groß, vor allem unter den Schwangeren. Das war Funkhaus Europa-Reporterin Anne Herberg. cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro, esa es la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí, aunque yo me oculte. Sobrevivido al caminar y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro, yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí, aunque yo me oculte tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña. Just a little bit. Dieser Song feiert nächstes Jahr sein, Achtung, 50-jähriges Jubiläum. 1967, so rum, wurde er veröffentlicht. Respekt, sage ich da nur, Frau Aretha Franklin. Good times, there's gonna be good times, good times. I know there's gonna be work every day till we meet ends. I fit on it up on the weekends. Boss a toast to your real friend. Then why you're drinking, I know there's gonna be good times. Ain't about the money. Diamond. Good times, it's gonna be some good times. Man, we used to pull up and let them fight at that hood time. Remember, I used to grab on that ass when it was about that wood time. It had a little bit walk up tripping, she get that much time. I don't waste time. I don't have patience, baby. She gon' get on top of the dick and she gon' squish it like squish. She can go fast, she speed racing. We go wild, walk to bedtime. She my boss like on grandson. Come and play, I'm a clean, you can't pop this. She got that pussy locked up like Lost Mill. Watch out, come to my lights like a radio. Me and Poppy on the same pills. My diamonds could never stand still. Where you going, can't come here. I'll always take you back for good your sex appeal. Come on, have a good time, but a bad time. You say you want give me something long time. Me dream with this thing, what's something like crime? I make you sing this song. Thugger, thugger. Even in the summertime, it'll shout a cutter. Woo! I swear to God, I'ma tell you, dog, got the struggle. Hey. Baby girl, sit it down, you not know like a usher. Hey. Yeah. I told her mama, I don't mind what my teeth do. I wanna control you like voodoo. I started screaming free on phone and do loo. Every time I have a good time, do do too. Good time, come on, but good time, what's a bad vibe? You say you want, give me something long time. Me dream with this thing, what's something like dry? I make you see me. Yeah. pas qu'un blié longtemps. Pour miser nos passés, non pas découragé. C'est n'est qu'Afrique nous y est. C'est pour être attiré. Pour ne pas jamais garder derrière. Funkhaus Europa hier am Donnerstagnachmittag. Heute ist Weltkrebstag, ein Aktionstag, an dem Menschen überall in der Welt ins Bewusstsein gerückt werden soll, wie wichtig die Erforschung der Krankheit ist und dass die Zahl der an Krebs Erkrankten weiter steigt. Ein Grund dafür ist laut der Weltgesundheitsorganisation, dass die Menschen in ärmeren Ländern die schlechten Gewohnheiten der Menschen aus reicheren Ländern übernehmen. Zum Beispiel, was die schlechte Ernährung angeht oder in Sachen Umweltverschmutzung und so weiter. So ein Land ist beispielsweise Ägypten. Und genau da, genauer in der Hauptstadt Kairo, ist Funkhaus Europa-Korrespondentin Cornelia Wegehoff. Cornelia, wird bei euch denn heute auch der Weltkrebstag, naja, gefeiert kann man ja schlecht sagen, aber begangen? Ja, du kannst ruhig beim Wort feiern bleiben, denn das große Ereignis in Ägypten heute aus Anlass dieses Tages ist ein Benefizkonzert. Omar Khayrat, einer der berühmtesten Musiker Ägyptens in der ganzen Welt, so als Filmmusiker bekannt vor allem, der wird mit seinem Orchester in einer Kairoer Uni auftreten und da wird definitiv kein Trübsal geblasen, aber genau das ist die Absicht. Veranstalter ist das Kairoer Bahia Krankenhaus, das ist ein Spezialkrankenhaus zur Vorsorge und Behandlung von Brustkrebs, und hätten die gesagt, Leute, wir wollen mal über die Gefahren von Krebs reden, dann wäre da bestimmt heute Abend gekommen. Warum? Ja, die Krebskrankheit ist ein sehr, sehr heikles Thema. Die meisten Leute bringen hier nicht mal das Wort Saratan auf Arabisch über die Lippen. Die sagen immer Hagawaksha, also was Hässliches. Und so kämpfen Ärzte wie Dr. Hisham Abel-Najjar, Direktor dieses Krebskrankenhauses, nicht nur gegen Tumore, sondern vor allem gegen Tabus. I'm sorry to say that it's definitely a cultural dimension. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber das hat definitiv eine kulturelle Dimension, so Dr. Hisham. Sie sehen das daran, wie die Menschen hier über eine maligne Zelle, über bösartige Tumore sprechen. Da reden die Leute vom Teufel. Nein, das ist eine Zellzerstörung. Und wir wissen, wie wir das behandeln und wie wir vorbeugen. Bei frühzeitiger Erkennung ist Brustkrebs nämlich sehr gut heilbar, aber in Ägypten kommen die meisten Patientinnen eben zu spät. Man kann sagen, die schämen sich hier zu Tode. Wie funktionieren denn da die Aufklärungskampagnen? Einmal so ein Konzert, bei dem es vor der Halle Infostände gibt, wird ja wahrscheinlich nicht reichen. Nee, natürlich nicht. Die ägyptische Brustkrebsstiftung, die veranstaltet regelmäßig sogenannte Pink Days. Pink, das ist die Farbe der Aufklärungskampagnen weltweit. Und da gab es auch schon einen Volkslauf rund um die Pyramiden, einen Rudertag auf dem Nil. Und ich war neulich beim Zumbaton, 6 Stunden Zumba-Training. Über 1000 junge Mädchen und Frauen waren dabei. Es ging ganz schön an die Muckis, aber es wurde auch getanzt, gefeiert. Aber zwischendurch wurde eben auch erklärt, Sport ist wichtig, gesunde Ernährung, geht zur Vorsorge. Ihr müsst euch nicht schämen, die Brust selbst abzutasten. Das ist nichts Unanständiges, das wird in Ägypten nämlich von vielen behauptet. Vorsorgeuntersuchungen tun auch nicht weh. Und weil es sich viele Ägypterinnen auch nicht leisten können, zum Beispiel dahin zu gehen, gibt es auch da Gutscheine für Mammografien. Und das Bahia-Krankenhaus, von dem wir gerade gesprochen haben, das arbeitet sogar komplett kostenlos. kostenlos, also weder Vorsorge noch Chemotherapie oder OP, wenn eine Frau dann nun tatsächlich Brustkrebs bekommt, müssen bezahlt werden. Und das rettet wirklich sehr vielen Frauen das Leben. Hast du denn beim Sumba auch ein paar Patientinnen getroffen? Ja, habe ich. Und eine war besonders eindrucksvoll. Und die konnte man auch schon auf ziemlich weite Entfernung erkennen. Die hat nämlich eine pinkfarbene Perücke getragen, hat ziemlich viel Spaß gemacht. Ihre Haare waren von der Chemo ausgefallen. Aber trotzdem hat sie allen Frauen unglaublich viel Mut gegeben. Sie hat nämlich von sich erzählt und nicht nur das. Sie hatte die verrückte Idee, einen Song zu machen. Den kann man auch schon im Hintergrund hören. Sie will Frauen unterstützen. Sie hat einen Texter kontaktiert, von ihren Erfahrungen erzählt. Es wurden Sängerinnen gecastet. Und dann ist wirklich ein wunderbares Lied entstanden, sagt sie. And it was a very nice song. Die Liste, gemile Liste, Lissa Ischow, Lissa Hass. Du bist schön, du bist immer noch schön, heißt es da. Du lebst, du bist lebendig. Und das soll allen Frauen, die auch an Brustkrebs erkranken, Hoffnung geben. Und das Lied klingt auch richtig gut, wie ich finde, ne? Ja, schön. Gegen Tumore und Tabus. Funkhaus Europa-Korrespondentin Cornelia Wegehoff in Kairo über den Kampf gegen Brustkrebs in Ägypten. Heute am Weltkrebstag. Vielen Dank. Yeah. Oh, wow. Yeah. Man, I don't go like that. Who are you to walk this far? Don't you see I am overwhelmed by your presence, Lord? Trap this fellow as you enter the place. Everybody they look you like say you they crazy because you be. Where can you be? Neu in Funkhaus Europa. Aus Brasilien. Eu Poder. Juan Carol Conca. É o poder, aceita porque dói menos. De longe falam alto, mas de perto tão pequenos. Se afogam no próprio veneno, tão ingênuos. Se a cara pulsa sério, falo mesmo e eu cobro quem me deve. É o poder, o mundo é de quem faz. Realidade assusta todos tão normais. Sociedade em choque, eu vim pra incomodar. Aqui o santo é forte, é melhor se acostumar. Quem foi que disse que isso aqui não era pra mim? Se equivocou. Fui eu que criei, vivi, escolhi, me descobri, agora que estou. Não aceito cheque, já te aviso, não me teste. Se merece, então não pede, pra fazer algo que preste. Quem é ligeiro investe, não só fala, também veste. Juiz de internet caga se espalhando feito peste. Se não tá no meu lugar, então não fale, meu, não fale. Se for fazer pela metade, não vale, não vale. Eu vivo com doses disso, a Deus que sabe, o resto ninguém sabe. Quebro tudo pra que todos se calhem. Clô, clô, clô, clô. Quem vem? Só quem tem coragem vai. Já falei que quem nasceu pra ser do topo nunca cai. O medo é de quem, hein? Olha quem ficou pra trás. E a vida segue, segue. E o tempo não volta mais. É o poder, o mundo é de quem faz. Realidade assusta todos tão normais. Dandram, dram, dandram, dram, viu? Depois não vem dizer que eu não avisei. Só não vem dizer que não. Só não vem dizer que não. Só não vem dizer que não. Só não. Eles não sabem o que dizem. Não aguento, então não fiquem. Eles não sabem o que dizem. Se tem uma coisa que me irrita é ver bocas malditas dizendo mentiras sobre minha vida, coisas que eu nem vivi ainda. Eita, frustrados, pirados na cola, já perdi a hora. Preciso ir embora, alguém me espera lá fora. Me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa. Neu in Funkhaus Europa aus Brasilien. E o poder heißt der Song von Carol Conca. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Die Funkhaus Europa-Tipps. Heute startet eine neue Krimiserie im Fernsehen. Es ist eine Krimikomödie aus Frankreich. Candice Renoir heißt sie. Unser Tipp für Sie heute Abend um 7:45 auf ZDF Neo. Candice Renoir, so heißt auch die Kommissarin, um die es in der Serie geht. Ein paar Jahre war sie raus aus ihrem Job, hat sich um Familie gekümmert und jetzt muss sie von Paris an die südfranzösische Küste. Und zwar als neue Teamleiterin. Und schon am ersten Tag ist es anders, als sie sich das vorgestellt hat. War nicht 9 Uhr vereinbart? Tut mir leid, aber ich hatte mir 9.30 Uhr aufgeschrieben. Nicht so tragisch, wir sehen uns später. Dann gehen Sie direkt zum Tatort, Ihr Team ist bereits dort. Ich dachte, ich hätte vorher noch eine Woche zur Einarbeitung. Ein Sprung ins kalte Wasser nach der Auszeit ist verständlicherweise etwas besorgniserregend. Ach, überhaupt nicht. Nein, nein, das ist wie mit dem Fahrradfahren, das verlernt man nicht. Na, das sehen die Kollegen so ein bisschen anders. Die gucken auf die Dame aus Paris, die gerade sich scheiden lassen und alleine ihre Kinder erzieht und dazu mit ihrem Äußeren und auch mit ihren Einsichten für Aufsehen sorgt. Verheiratet ist klar, das Opfer trug ein Ehering, aber wieso bescheidene Verhältnisse und Kinder? Ihre Kleidung und Schuhe sind eher billig, aber vor allem färbt sie sich die Haare selbst. Dach, der Ansatz ist schlecht gemacht. Und was die Kinder angeht, haben Sie das brasilianische Armband gesehen? Hässliche Farben, schlichtes Muster. Wenn das kein Geschenk meiner Kinder wäre, würde ich es niemals tragen. Candice Renoir, eine neue Serie auf ZDF Neo. Heute Abend laufen die ersten beiden Folgen um 7:45. Natürlich auch zu sehen in der ZDF Mediathek. Yes. Let It Happen, Tame Impala hier in Funkhaus Europa um 17.53 Uhr. Das heißt, Nova ist live vorbei. Ab 6 geht's hier weiter in Funkhaus Europa mit Köln Radio. So, das ist die türkische Sendung von Funkhaus Europa mit den Themen des Tages in türkischer Sprache. Dazu natürlich auch türkische Musik. Ich sag schon mal tschö und Hodafes. Wir hören uns morgen ab 16 Uhr wieder hier in Nova wieder. Mein Name ist Reza Wafa. Tschüss. Ayer me dijiste que tú me querías, pero todo fue mentira. Ayer me dijiste que tú me querías, pero todo fue mentira. Ayer tú heriste la vida mía, y qué grande fue la herida. Ayer tú heriste la vida mía, y qué grande fue la herida. Si tú no me quieres, dime lo que sientes, pero dímelo de frente. Si tú no me quieres, dime lo que sientes, pero dímelo de frente. Que a mí lo que me da rabia es eso, de no saber lo que sientes. Que a mí lo que me da rabia es eso, de no saber lo que sientes. Y si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de esto. Ayer me dijiste que tú volverías, pero todo fue mentira. Ayer me dijiste que tú volverías, pero todo fue mentira. Ayer tú dijiste mil tonterías que acabaron con mi vida. Ayer tú dijiste mil tonterías que acabaron con mi vida. Y si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor. Yo ya no te doy más de tu amor. Oh no. Yo ya no te doy más de tu amor. Yo ya no te doy más de tu amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de esto. Te di lo que tuve solo por un beso, y no conseguí ni eso. Te di lo que tuve solo por un beso, y no conseguí ni eso. Mentira, mentira, mentira, mentira. Todo lo tuyo es mentira, mentira, mentira, mentira, mentira. Todo lo tuyo es mentira. Y si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor. Yo ya no te doy más de tu amor. No, no, no. Yo ya no te doy más de tu amor. Yo ya no te doy más de tu amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor. Funkhaus Europa. Alles erzählt, wie es rollt, wie es klappt, wie es funzt, wie es geht. Oh Mann, ey, ich merk schon mich im Leben Profis. Will weg, weil dieses Leben doof ist. Mach Urlaub in den Misanthropen. Ich hör euch nicht, ich bin in meinem Wochenendhäuschen in der Fickt-Euch-Allee. Wo ich auf der Veranda meine Eier schaukle. Ja. entspannter Erde ist die Breitzeit. Auf Live, hier wächst mein Gras über euch. Soll eure Welt noch runtergehen, solange ich nicht runterstehe? Ich mal den Teufel nicht an die Wand, ich lass ihn für mich kochen, Mann. Ihr denkt, wo soll das alles enden? Beschwerden an meinen Assistenten. Komm mit nach Wuppertal. Wuppertal und Warschau. Haben Sie Warschau schon gesehen? Ja, das sollte mal geschehen. Kein Widerspruch für Steffen Möller. Aus Wuppertal kommt er und in Warschau lebt er. Jedenfalls meistens. Ja, der Wuppertaler ist auch, ist ein kleiner Pole, der Wuppertaler. Steffen Möller, Kabarettist, Schauspieler, Autor, deutscher Pole oder polnischer Deutscher. Das ist aus Nofta. Sein aktuelles Buch heißt Viva Warszawa, Polnisch für Fortgeschrittene. Polnisch ist eine der einfachsten Sprachen in Europa. Sightseeing mal anders. Mit Steffen Möller durch Warschau. Ja, das muss jetzt bald geschehen. Live im Bremer Schlachthof. Am 14. Februar. Nehmen Sie sich doch einfach. Alle Infos unter funkhauseuropa.de. Ich persönlich hab es nie bereut. Echt nicht.